Ich war in New York, ich war in Rom und Berlin. Spazierte am Champs-Élysées. Ich sah die Menschen, wie sie kommen und gehen. Und fragte nach des Lebens Sinn. Das Leben kann schön sein wie ein Abend am Meer. Und wer es versteht, lebt bequem. Dann las ich die Zeitung und ich lachte nicht mehr, sondern fragte nach des Lebens Sinn. Ist alles ein Zufall und das Nichts unser Ziel? Ich suchte die Antwort bei Gott und las in der Bibel, ich bedeute Gott viel. In Jesus hat mein Leben Sinn.